Der Mann, der endlich Angst fand. Vor langer, langer Zeit lebte einmal ein mutiger und furchtloser Knabe namens Triton. Mut war im Land von Strogoth keine Seltenheit. Für Triton jedoch war Angst wahrhaftig ein Fremdwort. Einige dachten, er sei unklug. Andere wiederum sagten, er sei leichtsinnig. Doch er kannte einfach keine Angst. Oh, Triton, du bist so mutig. Hast du denn wirklich niemals Angst? Hä? Was ist das? Angst, wenn dich etwas beängstigt und du, einfach Angst hast. Das muss sicherlich merkwürdig sein, so etwas zu fühlen. Ich werde es suchen. Also dann, mach's gut. Mach's gut. Weil so viele von dieser Angst sprachen, überkam Triton Neugierde. Er beschloss also, die Welt zu bereisen, um diese Angst zu suchen. Er lief stundenlang, bis er zu einem armen Mann gelangte, der weinend im Wald saß. Oh, lieber Herr, bitte hilf mir, meine Familie. Sie wurde entführt von einem bösen Drachen, der in einer finsteren Höhle wohnt. Bitte hilf mir. Natürlich, ich helfe dir. Ich werde den Drachen besiegen und deine Familie befreien. Er lief sofort in Richtung Höhle los. Als er dort ankam, fand er einen prächtigen Drachen vor, der ausgebreitet von der entführten Familie lag. Ah, du dummer Kerl! Bist du gekommen, um gegessen zu werden? Ich bin gekommen, um deine Gefangenen von dir zu befreien. Was? Da bin ich ja gespannt. Triton lief zu einem Baum, brach eine Liane ab und schlug sie zu einem Lasso. Dann warf er es um das Maul des Drachens. Er nahm sich eine zweite Liane, schwang sich hinüber zum Drachen und landete auf seinem Rücken. Aha, nun bist du mein. Na los, komm schon, flieg! Triton sprang von seinem Rücken und landete vor dem armen Mann, der endlich seine Familie wieder hatte. Der Drachen flog davon. Danke, mein Herr. Du hast meine Familie gerettet. Mein Name ist Arsan und ich bin dir sehr dankbar. Das habe ich gern getan, mein Herr. Hattest du denn keine Angst vor dem mächtigen Drachen? Aber hätte ich denn Angst spüren sollen? Ich habe nur das Adrenalin in meinen Venen gespürt. Ich bin auf der Suche nach Angst. Aber ich habe sie noch nicht gefunden. Weit, weit entfernt, in einem Ort namens Trefar, lebt ein Orakel, welches die Antwort auf deine Suche weiß. Geh hin und gib ihm diesen Armreif und du wirst bekommen, wonach du suchst. Vielen Dank. Triton machte sich also wieder auf den Weg, um weiter zu suchen. Er wanderte durch dichte Wälder, heiße Wüsten und schrecklich kalte Winter, bis er diesen kleinen Ort Trefar fand. Wie es ihm gesagt wurde, ging er zum Orakel. Als er hineinging, sah er einen mysteriösen Mann mit einer Kapuze und einem grünen Kostüm dort sitzen. Hallo, Triton. Ich habe dich bereits erwartet. Woher kennst du meinen Namen? Triton, der Furchtlose. So nennen dich alle. Und man erzählt überall die Geschichte deiner Heldentat mit dem mächtigen Drachen. Ich bin weit gereist auf meiner Suche nach einem merkwürdigen Gefühl namens Angst. Bitte sag mir, weiser Mann, wie kann ich das Gefühl Angst finden? Eine interessante Frage. Aber was gibst du mir dafür, wenn ich dir das Geheimnis verrate, wonach du suchst? Das Einzige, was ich habe, ist dieser Armreif. Ah, der magische Armreif des Schicksals. Wundervoll. Dieser magische Reif ist einer von zweien. Bring mir den zweiten und du wirst Angst finden. Geh zum Ozean und tauche bis zum Meeresboden hinunter. Dort wirst du den zweiten Reif finden und mit ihm auch das Gefühl der Angst. Ist das alles? Triton lief also los in Richtung Ozean. Als er dort angelangt war, fand er ein Schiff vor, das auf einem Eisberg festsaß und langsam sank. Hilfe! Hilfe! Bitte hilf uns! Ich muss ihm helfen! Triton sprang in das eiskalte Wasser voller Haie und schwamm zum Schiff hinüber. Als er dort ankam, wurde er jedoch durch eine mächtige Kraft hinuntergezogen. Was? Als er am Boden angelangt war, sah er eine Meerjungfrau, die Ketten in beide Hände hielt. Eine hielt das Boot runter und die andere ihn. Sie trug den Reif an ihrem Arm, den verzauberten Reif des Schicksals. Triton zog die Meerjungfrau mit aller Kraft näher und wickelte die Kette um sie. Das Schiff löste sich vom Eisberg und segelte wieder normal. Ich hab ihn. Er ging wieder zu dem Zelt des Orakels, doch es war niemand da. Traurig und enttäuscht, dass er wieder keine Angst fand, ging er in die Stadt, wo die Königsglocke zweimal klang. Entschuldigen Sie, mein Herr. Was bedeutet das Glockengeläute? Der König von Drefar wird abdanken. Dreimal läuten bedeutet, der Phönix wird freigelassen. Die Person, zu der Vogel fliegt, wird umgehend in den Palast gebracht. Warum bleibst du nicht, um es dir anzusehen? Ja, die dritte Glocke wird gleich läuten. Und nur wenige Momente später läutete die Glocke erneut. Die Menschen des Königreichs sahen gespannt, wie ein wunderschöner Phönix aus dem Feuer in die Luft stieg. Wow! Welch wunderbares Geschöpf! Der Phönix flog hoch in Luft und schoss dann hinunter in Richtung Triton. Und nur in wenigen Sekunden verschwanden beide. Der Phönix brachte Triton in den Königssaal von Drefar. Willkommen, Triton. Eure Majestät! Du bist es. Du bist der Mann, dem ich im Wald half. Ja, Triton. Ich habe lange nach einem Nachfolger für meinen Thron gesucht. Niemand war ihm würdig. Ich brauche jemand, der mutig, stark, tapfer und gütig ist. All dies sind wichtige Attribute für einen König. Du hast alles, Triton. Was? Also willst du sagen, dass all dies nur ein Test für mich war? Der Drache und die böse Meerjungfrau am Meeresboden. Alles nur, um mich zu testen? Ja, und du hast alles bestanden. Und aus diesem Grund erwählte ich dich zu meinem Thronnachfolger. Aber was, wenn ich die Leute nicht glücklich mache? In diesem Moment fühlte er eine gewisse Angst. Zum ersten Mal in seinem Leben. Was, wenn ich nicht gut genug bin? Wenn es misslingt? Was ist das für ein Gefühl? Ist das etwa Angst? Triton, du bist ein nobler Mann mit dem Herz eines Löwen. Ich bin mir sicher, du wirst ein wunderbarer König sein, wenn du das Angebot annimmst. Und lass deine Angst dich nicht besiegen. Erlaube ihr, dir zu helfen. Lerne aus ihr. Vielen Dank, König Arsan. Ich akzeptiere dein großzügiges Angebot. Und so wurde Triton König von Drefar. Er herrschte vorbildlich über das Königreich, immer mit etwas Angst, und sein Volk liebte ihn. Lang lebe König Triton! Lang lebe König Triton! Generationen später erzählte man sich noch von dem legendären König Triton. Dem Furchtlosen, denn er war der mutigste und gütigste König von allen.